Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte der Zar das Dokument dafür verwendet. Von da an sind viele weitere Ausgaben in Russland sowie im Ausland erschienen. Bis 1934 konnte man in der Sammlung Pasukani der Lenin-Bibliothek in Moskau eine Kopie der Ausgabe von 1895 finden, die in dieser Form auch zirkulierte. Dieses Exemplar ist auf mysteriöse Art und Weise aus der Bibliothek verschwunden. Die Regierung der Sowjets verurteilte die Besitzer von Exemplaren der Protokolle zum Tode. Und mit Recht, denn die Liste der Juden, Verursacher der russischen Revolution, ist lang. Wir besitzen sie, doch es ist nicht Aufgabe dieses Buches, sich mit dieser Art von Argumenten zu befassen. Etwas Ähnliches sahen wir bereits bei der Gründung der chilenischen Volksfront, als die Dritte Internationale eine Allianz mit der Zweiten Internationale einging. Nilus wollte nur die Regierungen Europas zu Ende des vergangenen Jahrhunderts, vor allem die eigene, vor der großen Gefahr eines weltweiten jüdischen Umsturzes warnen. Nilus hat die bolschewistische Revolution überlebt und starb 1929 in Russland, wie angenommen wird. Das Exemplar, das mir Benito Reboledo schenkte, stammt aus der Veröffentlichung von Sergei Nilus mit Anmerkungen desselben und einer Einleitung. Im Buch »Das goldene Band« habe ich eine Fotografie von dem Haus des Dreyfus Brodsky in Basel abgebildet, wo der berühmte jüdische Kongress von 1897 stattgefunden hat, aus dem die Protokolle hervorgingen. Auch eine Aufstellung der Fotos von allen Teilnehmern habe ich dort veröffentlicht. In der Mitte derselben ist Theodor Herzl, der Vater des Zionismus, wie er genannt wird, und zu seiner Linken Achat Ha'am, alias Ascher Ginsberg, dem man die Redaktion der Texte der Protokolle zuschreibt. Nun, es hat den Anschein, als ob auf diesem berühmten Zionistenkongress mehrere Thesen aufgestellt wurden. Die von Herzl sah einen offenen Zionismus vor, während die These Ginsberg einen geheimen bevorzugte. Der Jude Max Nordau hätte Herzl unterstützt. Ginsberg war außerdem der Autor eines Essays mit dem Titel »Verwandlung aller Werte«, womit er den Versuch machte, die Nietzsche-Doktrin des Übermenschen auf die Juden zu übertragen. Die jüdische Nation nennt er Alion. Dieses Essay trägt stilistisch dasselbe Markenzeichen wie das der Protokolle. Die Feindschaft zwischen Ginsberg und Herzl zog sich in die Länge, sodass man glauben könnte, ersterer hätte Herzl verschwinden lassen. Nachfolgend geben wir einige Abschnitte aus genannten Essay von Ginsberg wieder. Die jüdische Nation ist eine Übernation, das auserwählte Volk Gottes ist im hohen Maße allen anderen Völkern überlegen, nicht seiner politischen Macht wegen, sondern wegen seiner geistigen Kraft. Dieses Volk, welches das vollkommenste Menschheitsbild darstellt, muss in der Minderheit bleiben und darf auf keinen Fall seine Pläne mit einem anderen Volk teilen. Diese Nation wird über alle anderen herrschen. Israel wird die Idee des Guten in ihrem ursprünglichen Sinne wiederherstellen. Das Gute wird nur auf den Übermenschen oder die Übernation angewandt, welche die Kraft zur Ausbreitung besitzt, das eigene Leben vervollständigen kann und den Willen hat, ohne Zögern Herr der Welt zu werden, auch in Anbetracht dessen, was dies die Massen der Wesen oder der minderwertigen Völker kosten oder was es an Widerwärtigkeiten bringen möge. Prinz Gewakho glaubte, Ginsberg sei der Urheber der Protokolle und hätte sie während der Jahre 1880 bis 1897 in Odessa, Russland, in althebräischer Sprache geschrieben und sie dem Kongress von 1897 in Basel als Entwurf vorgestellt. Unter anderem ein zur Diskussion stehendes Programm. So könnte man es verstehen, dass die Protokolle schon 1895 in Russland als Manuskript zirkulierten, das heißt 2 Jahre vor dem Kongress. Ginsberg lebte geheim in London und starb 1926 in Jerusalem. Sollte er der Autor dieser schrecklichen Dokumente gewesen sein, so waren sicher nicht alle damit einverstanden. Nicht, weil er diese geschrieben, sondern weil er dazu beigetragen hatte, dass sie bekannt und verbreitet wurden. Ginsberg war wohl kaum einer der Weisen von Zion. Diese Weisen müssen gänzlich unbekannt sein und ein anonymes Leben führen, ohne an Kongressen teilzunehmen, wohin sie nur ihre Abgesandten schicken. Die Weisen von Zion leben möglicherweise unter der Erde in Sicherheit vor der heutigen Atombombe. Sie sind die würdigsten Gegner des esoterischen Hitlerismus. Die Protokolle der Weisen von Zion sind unterschrieben von den Vertretern Zions des 33. Grades. Man hat diese Aussage als Argument vorbringen wollen, um zu beweisen, dass die Protokolle kein jüdisches Produkt, sondern eines der Freimaurerlogen sei. Doch wie wir bereits im Protokoll 4 sahen, sind die Logen ein Instrument des Judentums, eine Maske für seine Ziele. Der Zionistenkongress in Basel war ein jüdischer Freimaurerkongress. Er hätte auch ebenso gut ein jüdisch-katholischer oder jüdisch-protestantischer Kongress sein können, denn das ist doch alles dasselbe. Was die fixe Idee betrifft, als Zweck durch die Aufstellung eines Königs von Israel, eines Herrschers der Welt, eines Messias aus Israel das Ziel zu erreichen, das man als einen weiteren Beweis für die Unglaubwürdigkeit bringen wollte, denn es würde gegen das orthodoxe Judentum und auch gegen das Moderne, das nicht vom König spricht, gerichtet sein, so müssen wir daran erinnern, dass im vorigen Jahrhundert, zum Zeitpunkt der Protokolle, die Legende des Königs der Welt in der Person des Präste Johannes und auch des Melchisedek sogar im Herzen der Logen im Untergrund weiter zirkulierte. Die Juden haben die Echtheit der Protokolle geleugnet und dies auch durch fragwürdige Zeugen bekräftigen lassen, genau wie das bei der jetzigen Konspiration des Völkermordes in den Gaskammern, des Holocaust der 6 Millionen durch die Presse, Funk, Fernsehen und Film geschieht. 1933 hat die Schweizerische Israelische Liga zusammen mit der jüdischen Gemeinde in Bern einen Prozess vor dem kantonalen Gericht gegen die Schweizer Buchhändler angestrengt, die die Protokolle der Weisen von Zion verkauft hatten. Nach 4 Jahren, am 27. Oktober 1937, hat die Berner Berufungskammer das Urteil gefällt, wonach die jüdischen Kläger den Prozess verloren hatten. In Das Goldene Band habe ich das Titelblatt des Buches des Oberstleutnant A.D. des Deutschen Heeres, Ulrich Fleischhauer, Gerichtsdokumente für den Prozess in Bern wiedergegeben, in welchem er die Echtheit der Protokolle beweist. Dieses Buch ist heute nicht mehr aufzutreiben. Hinweis von unglaublichkeiten.com: Das Buch von Ulrich Fleischhauer, Gerichtsdokumente für den Prozess in Bern, befindet sich im Neuschwabenland-Archiv, sowohl als PDF als auch als Hörbuch. Weiter im Text.